sind sie jetzt wieder zurück. Schon seit vorbei, auf in den Kampf oder auf ins Glück. Wixer United passt am besten zu den ganzen Denunzianten, bei denen in erster Linie Menschen ohne Eier rumtanzen. In Reih und Glied und Händchen halten wird getreten und geschossen. Fremdes Recht im Keim erstickt, mit krankem Unrecht übergossen. Wir glaubten bisher, jeder Mensch hat ganz gewiss auch gute Seiten. Wir lagen falsch und danken euch jetzt mal mit unseren Zärtlichkeiten. Und wir wissen, ja, wir wissen, wer am Ende übrig ist. Ihr seid es nicht, weil das Gewissen eure Seele bricht. Lügen, Lügen, Lügen, Lügen haben immer kurze Beine. Leicht im Keller, leicht im Keller, hab nur hier und wir haben keine. Und wir wissen, ja, wir wissen, wer am Ende übrig ist. Ihr seid es nicht, weil das Gewissen eure Seele bricht. Viel Feind, viel Ehr und Kraut vergeht nicht, Tinte frisst keinen Zement. Könntest dich schwächen und dann fein, bevor du uns auf einem Messer rennst. Kenntnis und Wissen sind viel stärker als Vermutung auf Papier. Wahrheit siegt über die Lüge, genau deshalb stehen wir noch hier. Falsche Gegner, falsche Ziele, falsche Motivation. Auf Nacht im Arsch durch unser Feuer, die Brote backen und heißen Ohren. Versteh doch, du bekriegst die Falschen und bist zudem genauso schlimm wie die ganzen Nazi-Fastenden, die haben auch nur Hass im Sinn. Bist du verwirrt? Hast dich wohl im Ziel geirrt? Kein Schuldspruch, kein Verbot, bist und bleibst ein Vollidiot. Sondern das nur kalter Rauch, bist am Blick mit Wut im Bauch. Nicht so blöd, sondern auch noch blind, weggelacht und nur der, der am Ende gewinnt. Wir wissen, ja, wir wissen, wer am Ende übrig ist. Ihr seid es nicht, weil das Gewissen eure Seele.